Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung School for You diskutiert mit den Schülern Lara und Simon zum Thema »Darf ein Lehrer einen Schüler schlagen?« Hallo, es ist wieder soweit. Freitag, 17 Uhr, Zeit für School for You, die Sendung mit Schülern für Schüler. Die Moderation macht wie immer eure Christiane. Unser Thema heute, darf ein Lehrer einen Schüler schlagen? Und im Studio sind heute Lara und Simon. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr geht beide aufs Gymnasium in die 11. Klasse. Und wir haben euch eingeladen, weil auf eurer Schule ein Lehrer, nennen wir ihn Herrn X, eine Schülerin geschlagen hat. Ihm wurde sofort gekündigt. Der Lehrer hat geklagt und jetzt hat das Gericht beschlossen, dass ihm nicht gekündigt werden darf. Seid ihr mit dem Urteil einverstanden? Also ich finde es gut, dass Herr X jetzt doch nicht entlassen wird. Außer den Freunden von der Schülerin, die er geschlagen hat, mögen ihn alle. Aber Lara, bei dem Urteil des Gerichts geht es doch nicht darum, ob Herr X bei den Schülern beliebt ist oder nicht. Natürlich nicht, aber wenn die meisten Schüler Herrn X mögen, dann heißt das doch, er ist ein guter Lehrer und da kann doch die Tatsache, dass er einmal eine Schülerin geschlagen hat, nicht so schlimm sein. Bist du etwa dafür, dass er entlassen wird? Selbstverständlich mag ich Herrn X auch, aber einen Schüler zu schlagen ist eine ernste Sache. Ich merke schon, an eurer Schule wird die Sache ganz schön heiß diskutiert. Welche Meinung hat denn die Mehrheit der Schüler? Das ist nicht so einfach zu sagen. Nur ganz wenige sind gegen die Wiedereinstellung. Natürlich sind die meisten dagegen, dass ein Lehrer einen Schüler schlägt, aber sie finden, dass dies eine ganz besondere Situation war. Ja, ich habe gelesen, dass das Gericht sein Urteil mit der besonderen Situation begründet hat. Die Schülerin soll den Lehrer als erste geschlagen haben, und zwar auf seine verletzte Schulter. Wusste die Schülerin, dass sich der Lehrer an der Schulter verletzt hatte? Ja, natürlich. Die ganze Schule wusste das. Denn Herr X hat beim Basketballturnier mitgemacht, bei dem Schüler gegen Lehrer gespielt haben. Und da hat er sich verletzt. Aber ich glaube, dass das nicht das Wichtigste ist. Die Schülerin hat Herrn X geschlagen. Darf das eine Schülerin ihren Lehrer schlagen? Ich finde nicht. Genauso wie ein Lehrer eigentlich keinen Schüler schlagen darf. Ja, da muss ich Lara recht geben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so wie die Schülerin und ihre Freunde sich Herrn X gegenüber schon seit Wochen verhalten, also wenn ich Lehrer wäre, ich glaube, ich hätte sie schon lange einmal geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie Herr X das schafft, immer so ruhig zu bleiben. In der Urteilsbegründung steht, dass das Gericht der Meinung ist, dass Herr X die Schülerin nicht schlagen wollte, sondern dass er automatisch reagiert hat, als Reflex sozusagen, als ihn die Schülerin auf die verletzte Schulter geschlagen hat. Aber sagt mal, wie kommt es eigentlich, dass die Schülerin Herrn X geschlagen hat? Wie ich ja schon gesagt habe, verhalten sich diese Schülerin und ihre Freunde seit Wochen ganz furchtbar. Sie stören systematisch den Unterricht, ärgern Herrn X, und ich weiß, dass das Mädchen sogar gewettet hatte, dass sie es als Erste schafft, dass Herr X seine Ruhe verliert und sie schlägt, damit er entlassen wird. Aber haben denn da die Lehrer, hat denn da die Schule nichts gemacht? Doch, natürlich. Der Schulleiter hat mit diesen Schülern gesprochen und auch die Eltern zu Beratungsgesprächen eingeladen. Dann ging es eine Zeit lang besser. Aber danach war alles wieder so wie früher. Ich mag zwar das Mädchen und seine Freunde nicht, aber ich glaube, sie haben ein wirkliches Problem und man muss ihnen helfen. Ich habe darüber auch mit meinen Eltern diskutiert. Diese Schüler haben keine anderen Freunde, nicht nur in der Klasse, auch sonst. Sie reden auch in der Pause praktisch mit keinem anderen. Und wir reden auch nicht mit ihnen. Das kann vielleicht ihr Verhalten erklären. Macht ihr denn sonst als Klasse irgendetwas gemeinsam? Ich meine, außerhalb des Unterrichts? Sowas wie Klassenpartys oder noch besser Klassenfahrten? Ja, so etwas in der Richtung. Nö, jetzt eigentlich nichts mehr. Früher schon. Und eine Klassenfahrt haben wir das letzte Mal vor 2 Jahren gemacht, in der 9. Klasse. Bei uns an der Schule macht die 10. Klasse keine Klassenfahrt. Und dieses Jahr wollten wir zwar eine machen, aber kein Lehrer wollte uns begleiten, außer Herrn X. Aber ein Lehrer reicht nicht und die anderen hatten, glaube ich, Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Auch früher bei den Klassenfahrten gab es an den ersten 2 Tagen immer einige Probleme mit dem Mädchen und ihren Freunden. Aber danach war es eigentlich immer sehr schön und sie haben dann auch bei allem mitgemacht. Wanderungen, Schnitzeljagd, gemeinsames Kochen und Basteln und so. Ich glaube, dass eine Klassenfahrt unserer Klasse guttun würde. Ich verstehe zwar, dass die Lehrer uns nicht begleiten wollen, aber schließlich muss doch irgendetwas getan werden. So kann das doch nicht weitergehen. Aber vielleicht brauchen wir die anderen Lehrer gar nicht. Vielleicht denken wir uns selber ein Projekt aus, bei dem wir alle etwas gemeinsam machen. Nicht einfach eine Klassenparty, das reicht nicht. Irgendwas, was interessanter ist und auch länger dauert. Wenn wir eine gute Idee haben, macht Herr X sicher mit. Ein gemeinsames Projekt? Das müsste natürlich etwas wirklich Interessantes sein. Und etwas, was nicht nur die Schule betrifft, sondern mehr Leute. Vielleicht das ganze Stadtviertel. Ja, ich glaube, Lara, da hattest du echt eine gute Idee. Lara, Simon, unsere Sendezeit ist leider vorbei. Ich danke euch für das interessante Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück mit eurem Projekt. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo, es ist wieder soweit. Freitag, 17 Uhr, Zeit für School for You, die Sendung mit Schülern für Schüler. Die Moderation macht wie immer eure Christiane. Unser Thema heute: Darf ein Lehrer einen Schüler schlagen? Und im Studio sind heute Lara und Simon. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr geht beide aufs Gymnasium in die 11. Klasse. Und wir haben euch eingeladen, weil auf eurer Schule ein Lehrer, nennen wir ihn Herrn X, eine Schülerin geschlagen hat. Ihm wurde sofort gekündigt. Der Lehrer hat geklagt und jetzt hat das Gericht beschlossen, dass ihm nicht gekündigt werden darf. Seid ihr mit dem Urteil einverstanden? Also ich finde es gut, dass Herr X jetzt doch nicht entlassen wird. Außer den Freunden von der Schülerin, die er geschlagen hat, mögen ihn alle. Aber Lara, bei dem Urteil des Gerichts geht es doch nicht darum, ob Herr X bei den Schülern beliebt ist oder nicht. Natürlich nicht, aber wenn die meisten Schüler Herrn X mögen, dann heißt das doch, er ist ein guter Lehrer. Und da kann doch die Tatsache, dass er einmal eine Schülerin geschlagen hat, nicht so schlimm sein. Bist du etwa dafür, dass er entlassen wird? Selbstverständlich mag ich Herrn X auch, aber einen Schüler zu schlagen ist eine ernste Sache. Ich merke schon, an eurer Schule wird die Sache ganz schön heiß diskutiert. Welche Meinung hat denn die Mehrheit der Schüler? Das ist nicht so einfach zu sagen. Nur ganz wenige sind gegen die Wiedereinstellung. Natürlich sind die meisten dagegen, dass ein Lehrer einen Schüler schlägt, aber sie finden, dass dies eine ganz besondere Situation war. Ja, ich habe gelesen, dass das Gericht sein Urteil